1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt, jetzt beginne ich ein neues Leben. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die beschlossen haben, von ganz vorne anzufangen. Zum Beispiel, indem sie ihre Ehe aufgeben, eine neue Sexualität leben, einen neuen Glauben beginnen, ihren alten Job hinwerfen, das Land verlassen vielleicht oder die endlich ein belastendes Geheimnis lüften. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Beispiele, von denen man dann sagen kann, jetzt ab hier ist Schnitt und jetzt beginnt was ganz Neues, ein neues Leben. Jetzt beginne ich ein neues Leben. Das ist unser Thema und wenn ihr gerne mir erzählen wollt von eurem Schritt oder von eurem neuen Leben, das vor euch liegt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht, Philipp, 22, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Philipp. Neues Leben. Inwiefern? Genau. Ja, ich fange einfach mal damit an, dass ich einfach sehr nervös bin. Ja, okay. Haben wir jetzt registriert? Ich fange einfach mal an. Und zwar bin ich seit ich denken kann, immer schon ein bisschen pummelig gewesen. Ja. Und habe mich halt durch mein Gewicht immer ein bisschen zurückgezogen, hatte nicht sehr viele Freunde und das ging halt immer so weiter. Mhm. Wie pummelig, sagen wir mal so, als du 16 warst, ungefähr, 16, 17, wie schwer warst du? Also mit 17 kann ich genau sagen, da habe ich 120 Kilo gewogen. Größe? Ich war knapp 1,80. Ja, das ist schon. Und bin jetzt auch noch 1,80. Ja. Groß, so. Damals habe ich meine Ausbildung begonnen, 2008, 120 Kilo gewogen. Und die Ausbildung war sehr stressig. Was war denn das für eine Ausbildung? Das war eine Ausbildung zum Bäcker. Oh ja, das ist natürlich Stress. Das ist ein leichter Job. In diesen 3 Jahren in der Ausbildung habe ich 55 Kilo zugenommen. Noch zugenommen, genau. Da warst du dann auf wie viel? Auf 175. 175, Hammer. Ja. Ja, dann war ich irgendwann mal in meiner Ausbildung war ich krank. Mhm. Hatte halt Ohrenschmerzen, war beim Arzt. Und da hat halt meine Ärztin gesagt, so wenn ich noch 5 Jahre so weitermache, zunehme, dann irgendwann wird es lebensbedrohlich. Mhm. Da hat man sich natürlich schon mal Gedanken gemacht, okay, so kann es nicht weitergehen. Ja. So, und dann war irgendwann im November 2011 war so ein Stichtag, so du kannst was nicht mehr weitermachen, irgendwann geht's dem Ende nahe, ne? Ja, die Gefahr ist groß. Genau, und da habe ich gesagt, ich muss was machen, bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich will was tun. Mhm. Und dann habe ich von der Ärztin ein Schreiben gekriegt, dass die Krankenkasse Sport übernimmt. Sport? Sport, genau. Also Sport? Das war Reha-Sport so. Was für ein Sport? Reha-Sport, das ist Gymnastik. Ja, okay. Das war so zum Reinkommen. Mhm. So, das habe ich dann gemacht. Aber du warst da immer noch bei 175 Kilo, ne? Ich war da immer noch bei 175 Kilo, genau. Was ich bin jetzt in dem Zeitraum März diesen Jahres immer noch 175 Kilo. Ich habe gesagt, so geht's nicht mehr weiter. Habe im März halt angefangen mit Sport. Mhm. Mittlerweile mache ich 2x die Woche Sport, komplette Ernährungsumstellung und habe seit März schon mal 25 Kilo abgenommen. Ist schon ein Erfolg. Das ist schon mal ein Erfolg, genau. Das heißt, du bist jetzt heute auf 150 ungefähr? Genau. Ja. Also am 5. Moment, ich bin... Du bist jetzt mit den Zahlen ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, genau. Am 5.11., also letzten Monat, ja, war ich im Krankenhaus. Ja. Wegen einer Vorbesprechung für eine OP. Ah. Genau. Ah, ich verstehe. Das ist ein Stichwort. Dann beginnt wirklich ein ganz neues Leben. Das heißt, die wollen dir das Speck rausschneiden. Nee, ganz anders. Ah, die wollen Magenverkleinerung oder was? Genau. Mhm. Lass mich mal kurz weiter erzählen. Im November hatte ich mal meine 150 Kilo. Mhm. Und dann habe ich da einen Kurs gemacht mit anderen Übergewichtigen. Mhm. Und im November war jetzt so ein Vorgespräch, wo ich dann halt quasi den Antrag gestellt habe auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse. Mhm. So, das war letzten Monat im November, ja, halt am 5. Ja. Und da musste ich mich halt wiegen und da waren es 150 Kilo. Ja. Und wie der Zufall halt so will, heute kam die Post. Ach. Die OP wird übernommen von der Krankenkasse. Ja, dann kann man wirklich sagen, heute beginnt ein neues Leben. Genau. Wann heute wird ist quasi der Stichtag. Heute ist der Stichtag. Sensationell. Es ist eine klassische Magenverkleinerung, die man machen will. Also, da gibt's so drei Varianten. Zum Beispiel ein Magenband, das ist halt die einfachste. Mhm. Da kann aber auch sehr viel schief gehen. Mhm. Und man kann halt weiter essen und dann dehnt sich das Magenband oder kann sogar reißen. Mhm. Und ich möchte einen Magenbypass machen. Und zwar wird quasi der obere Dünndarm wird abgeschnitten, wird oben an den Magen angenäht. Ja. So als Durchlauf. Ja. Das ist der Magenbypass. Das heißt, man hat dann eigentlich, man kann nicht einfach nicht viel mehr essen. Oder wie kann man es genau erklären? Genau. Mhm. Also in der Regel ist da eine Mittagsmahlzeit ein 150 Gramm Joghurtbecher. Ah. Das ist eine komplette Mahlzeit. Mehr geht nicht rein, oder wie? Mehr geht nicht rein. Man kann es natürlich, wenn man immer mehr isst, immer mehr geht das natürlich auch. Mhm. Aber da würde man sich übergeben, weil da kommt ja halt nichts mehr rein. Nun gehe ich mal davon aus, dass du, hattest natürlich üble Folgen gehabt, aber dennoch, dass du gerne gegessen hast in all den Jahren. Ja. Und die Vorstellung, dass du demnächst also sehr reduziert essen musst, was macht das mit dir? Ich bin irgendwie stolz. Ja. Ja, kann ich aber auch verstehen. Wenn man so geplagt ist davon, und es, ich vermute mal, dass du dir selbst auch nicht gefallen hast, oder? Nee. Ja. So, dann kommt das und dann kommen die gesundheitlichen Risiken dazu. Genau. Und da ist das natürlich eine tolle Perspektive und irgendwann auch dann ein irres Erfolgserlebnis, tolles Erfolgserlebnis, wenn man es dann geschafft hat. Ja, allein schon die 25 Kilo, das ist, merkt glaube man ich schon, die Klamotten passen besser. Glaube ich. Was ist denn dein Ziel? Wohin möchtest du? Ich möchte auf die 80 Kilo. 80 Kilo, das ist das Ziel. Das ist so ein Normalgewicht für meine Größe. Ja. Da möchte ich draufkommen. Das sind jetzt zwar noch 90 Kilo fast. Aber das schaffe ich. Was glaubst du, wenn du jetzt so die letzten Jahre zurückguckst? Auf was hast du am meisten verzichten müssen wegen deines Übergewichtes? Ich würde eigentlich sagen, aufs Leben. Ich habe aufs Leben verzichtet. Aufs Leben? Also du sagst es so ganz allgemein. Das hat natürlich ein Gewicht. Freunde. Ich hatte noch nie eine Freundin. Mhm. Noch keine Freundin, weil warum? Wegen meinem Gewicht. Ja, ist schon klar. Warum? Weil du dich geschämt hast, jemanden anzusprechen? Oder weil niemand auf dich irgendwie abfährt? Ja, genau. Das Letzte. Habe ich mich halt immer zurückgezogen. Ja. Und deswegen. Also, das ist natürlich ein gutes Alter. Mit 22 kann man wirklich einen Schnitt machen, neu anfangen. Das heißt, wenn wir beide uns in einem Jahr unterhalten, könnte es durchaus sein, dass du schon sehr nah an deinem Traumgewicht bist. Ja. Könnte sein, ne? Also, es gibt Erfahrungsberichte, dass man innerhalb von einem Jahr 80 Kilo abnimmt. Ja, siehst du. Dann müssen wir uns ja verabreden für nächstes Jahr Dezember. Können wir gern machen. Ja, das können wir machen. Also ich habe im Vorgespräch gesagt, nächsten Jahre möchte ich so auf die 100 Kilo kommen. Ja. Das sind schon mal 50 Kilo runter. Ja. Können wir uns gerne mal unterhalten. Ich glaube, das wirst du schaffen. Weil ich merke, du bist so entschieden und so mit einer solchen großen Entschlusskraft, das wirst du schaffen. Ich hatte früher auch kein Selbstbewusstsein. Ich hätte selbst gedacht, dass ich diesen Schritt gehe, mir Hilfe suche. Hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwann mache. Ja. Aber ich habe es wirklich gemacht und ich bin stolz drauf. Ja, und du wirst noch stolzer sein, wenn du es dann wirklich geschafft hast. Genau. Philipp, tolle Sache. Also ich und wir alle drücken dir die Daumen, dass du gut abspecken wirst demnächst und dass die Operation natürlich gut verläuft und du irgendwann dein Idealgewicht hast und du dich richtig wohlfühlst und endlich leben kannst, ne? So wie du es gerade gesagt hast. Ja. Lieber Philipp, schön, dass du angerufen hast. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Tschüss, ciao. Kann ich wegen Autogramm? Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute. Jetzt beginne ich ein neues Leben. Möchte gerne mit Leuten sprechen, die so nicht vielleicht gerade absolut genau heute, aber so jetzt in einem Zeitraum sind, von dem sie sagen, jetzt ist alles irgendwie anders. Jetzt wird das Leben anders verlaufen, als es vorher verlaufen ist. Ich entscheide etwas, ich gehe in eine andere Richtung. Vielleicht hat jemand von euch auch eine große und schwere Krankheit überwunden und sagt, jetzt beginnt ein neues Leben. Jetzt mache ich vielleicht was ganz anderes und ganz Verrücktes, was ich vorher mich nicht getraut habe. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail domian@wdr.de. Hier ist Kenneth, stimmt das? Genau, Kenneth. 21, guten Morgen. Guten Morgen, Nummer. Also ich wollte erstmal sagen, ich freue mich richtig, dass ich endlich mit dir telefonieren kann. Freut mich auch, dass du da bist. Genau, also es geht darum, ich bin am 5. Dezember, also quasi gestern, ja, bin ich nach 5 Jahren Haft entlassen worden. Oh, nach 5 Jahren? Nach 5 Jahren. Das ist aber verdammt lang in deinem Alter. Genau. Wow, also gestern entlassen worden, das ist ja, das muss ich erstmal wirken lassen. Nach 5 Jahren. Ja. Weswegen warst du 5 Jahre im Knast? Also, ich erkläre mal, wir waren damals in der Disco, ich, meine Freundin und ein alter Kumpel, also 2 alte Kumpel halt. Ja, haben ein bisschen gefeiert und dann, wo ich rausgegangen bin, da habe ich meine Freundin gesehen, also der alte Kollege, wie der meine Freundin angepackt hat, also geschlagen. Mhm. Geschlagen? Geschlagen, ja. Keine Ahnung warum, ich war ein bisschen angetrunken, ich bin ausgerastet, ich habe direkt mein Messer gezückt und 5-mal eingesticht. Das heißt, der Mann ist gestorben? Nein, der ist nicht gestorben. Also er hat noch über, der ist mit 5 Stichen davon gekommen. Ist er denn wieder richtig gesund geworden? Das weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt keinen Kontakt mehr mit dem. Nie was gehört mehr? Nie mehr. Du bist dann verurteilt worden wegen? Wegen versuchter Totschlag. Hm. 5 Jahre? Ja. Warst du vorher schon mal also, auffällig geworden? Nein, gar nicht. Hm. Das ist eine lange und harte Strafe für einen 16-Jährigen. Da warst du 16. Ja. Richtig. Mann, und jetzt bist du draußen. Genau, ich kann es gar nicht glauben. Also wirklich, ich bin noch gar nicht angekommen. Wann bist du entlassen worden? Um wie viel Uhr? Um 10, ich weiß noch genau wann, um 10.24 Uhr war das. Habe ich genau auf die Uhr geguckt. Was, wenn man dann nach 5 Jahren aus dem Knast kommt, nach 5 Jahren und steht dann draußen, was macht man dann zuerst? Ich habe auf jeden Fall geheult. Hat dich jemand abgeholt? Ja, natürlich. Das war meine Schwiegermama. Also mit der Mutter meiner Freundin jetzt noch. Ach, die Freundin gibt es immer noch. Die ist dir treu geblieben die ganze Zeit. Natürlich. Die hat mich auch super unterstützt. Auch super. Alles drum und dran. Und warum war die Freundin nicht da und hat dich abgeholt? Bitte? Warum war die Freundin nicht da und hat dich abgeholt? Sie war ja mit der Mutter da. Sie hat kein Auto. Entschuldigung, habe ich gerade nicht verstanden. Hm? Ja. Ja, und deswegen rufe ich halt zu dem Thema an, weil ich fliege in 12 Stunden in die Staaten. Wie bitte? Du fliegst in 12 Stunden in die Staaten? Ja. Dann verstehst du die Welt gar nicht mehr. Da kommt ja ein Hammer nach dem anderen. Heute raus? Hammer, also wirklich. Also mein Vater ist Amerikaner. Ach so, daher der Name auch. Ja, ja, mein Vater ist Amerikaner, ja. Und der ist Truckhändler in Boston. Truckhändler, also LKW-Händler. LKW-Händler, genau. Also in Amerikan, in USA sagt man Truck. Ja, ist mir schon klar. Diese fetten, tollen Autos, ne? Ja, genau. Und? Ja, und jetzt haben wir uns so ein Flug gebucht. Also mein Vater hat uns von da ein Flug gebucht, so ein One-Way-Ticket und mal gucken, wie lange wir da bleiben. Ach so. Deine Freundin und du? Ich meine Freundin, ja. Und ihr wisst gar nicht, wie lange ihr bleiben werdet? Wie lang weiß ich. Weiß ich noch nicht. Ich denke, nach 5 Jahren ist leider mal nötig. Kannst du, weil dein Vater Amerikaner ist, kannst du sehr lange in den USA bleiben, ne? Nicht nur 3 Monate. Genau. Ja, ich weiß. Aber deine Freundin kann nicht so lange bleiben. Nee, deswegen, wir versuchen das dann irgendwie zu klären. Wenn das halt nicht klappt, dann bleiben wir eine kurze Zeit und dann kommen wir wieder. Mensch, wie fühlst du dich denn jetzt gerade so in diesem Moment? Du glaubst es nicht. Ich bin gerade so baff, so richtig baff. Meine Freundin hat mir gerade das geilste Essen gemacht. Was gab's denn zu essen? Ich hab's so vermisst. Es gab, das war so ungarisches Essen. Ja, schön gewürzt? Richtig, mit Paprika, das alles drum und dran. Sowas gibt's im Knast nicht? Niemals. Also, davon kann man nur träumen im Knast. Was hast du im Knast am meisten vermisst? Im Knast, was ich am meisten vermisst habe, also meine Familie. Ja, klar. Also meine Mutter und mein Vater sind getrennt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich meine Mutter vermisst, meine Freundin sowieso und die Freiheit. Ja. Was soll ich sagen? Wenn man in den Knast kommt und hat 5 Jahre vor sich, wie lang erscheint einem diese Zeit, 5 Jahre? Also auf jeden Fall ist damals eine Welt zusammengebrochen. Meine Freundin, die ist gar nicht mehr klar gekommen. Ich bin gar nicht mehr klar gekommen. Also du musst dir vorstellen, du darfst nur 1 Stunde raus. Also ich habe da auch nach 4 Monate, wo ich inhaftiert worden bin, habe ich angefangen zu arbeiten und dann hat sich das so ein bisschen gelegt mit der Zeit. Dann ist die Zeit schon ein bisschen schneller umgegangen. Was hast du da gearbeitet? Ich war Maler und Lackierer. Ah ja, hattest du das gelernt vorher schon? Nein. Nee, hast du es denn ich jetzt? Ich musste es machen, weil es gab keine Plätze für andere Arbeitsplätze oder sowas. Ich verstehe, war das dann nur eine Arbeit oder hast du da auch einen Abschluss machen können, einen Lehrabschluss? Ich habe einen Abschluss gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch weitermachen soll. Aber Hauptsache, ich habe jetzt einen Abschluss. Ja, Hauptsache, du hast einen Abschluss. Egal, ob du es machst oder nicht, genau. Dann hast du was in der Tasche schon mal. Ja. Wie stehst du denn, da ist ja nun was Schlimmes passiert und dieser Mann hätte ja auch tot sein können. Wie stehst du jetzt im Nachhinein, du hast viel darüber nachgedacht in den Jahren. Auf jeden Fall. Wie stehst du dazu? Auf jeden Fall, ich bereue das richtig, richtig, richtig viel. Mhm. Also ich habe mir gedacht, mit einer einfachen Ohrfeige wäre die Sache erledigt, aber ja, eigentlich kommt immer später. Da hast du völlig überreagiert. Ja, auf jeden Fall. Also ich war ein bisschen angetrunken. Mhm. Also nüchtern, wäre ich nüchtern, hätte ich auf gar nicht so eine Scheiße gebaut, aber ja, was soll man machen. Gibt es dann so Momente, wo man im Knast sitzt und denkt, ach du liebe Scheiße, hätte ich doch bloß sowas nicht gemacht, dass du dir da sehr große Selbstvorwürfe gemacht hast? Immer, immer, jeden Tag, jede Sekunde. Mhm. Also, heute haben die beiden dich dann vom Knast abgeholt. Ja. Wohin seid ihr zuerst gefahren? Also ich bin zuerst meine Mutter besuchen gegangen. Mhm. Und das Geilste dabei war, sie wusste ja nicht, dass ich heute entlassen worden bin. Achso, das wusste sie gar nicht. Sie wusste das nicht. Also, das war wohl eine Überraschung. Ich bin hoch in die Wohnung. Sie hat mich gesehen, sie hat mich erst gar nicht mehr erkannt. Ja. Und dann ist sie erstmal umgefallen. Ja. Für ein paar Minuten. Hat's gar nicht geglaubt. Ja, und dann danach haben wir uns in der Halle alles, wir haben alles gemacht, wir sind essen gegangen, Eis essen, Kino, alles an einem Tag. Ja, Kino heute auch schon gleich, alles gemacht. Ja. Wahnsinn. Mensch, und jetzt diese Reise, das ist natürlich eine Sensation, in die USA zu fliegen. Und dann, der Flug ist irre. Dann das. Warst du schon mal in den USA? Noch nicht. Noch nie? Auch früher? Noch nie. Ja, das ist natürlich noch irrer. Auch früher noch nie. Sprichst du denn Englisch? Ich spreche Englisch, ja. Das also einigermaßen. Na gut, ich kann mich schon über die Runden bringen. Ja, und kannst mit dem Papa dann reden. Genau. Mensch, Kenneth. Dann beginnt da wirklich ein neues Leben. Also klassischer geht's gar nicht mehr. Aus dem Knast raus, Tat bereut, in die USA, mit einer Ausbildung in der Tasche. Also da steht ja jetzt ja die Welt offen. Vielleicht bald eine kleine Familie. Ja. Und dann besser geht's gar nicht. Dann. Und wer weiß, wenn es dir sehr gut gefällt in den USA, vielleicht bleibst du ja sogar ganz da. Vielleicht, aber ich muss dann in dem Moment auch an meine Mama denken. Stimmt, ich kann sie ja auch nicht alleine lassen. Natürlich, natürlich. Auf jeden Fall kannst du jetzt mal, da beneide ich dich sehr drum, in so einem wahnsinnig fetten Truck mal mitfahren. Auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall vor. Das würde ich auch sehr gerne mal tun. Mein Lieber. Also, du willst, wenn ich zurück bin, kann ich mich nochmal melden, dann können wir uns unterhalten, alles. Ja, mach das, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Ich finde, du bist ein netter Kerl und es sei dir jetzt gegönnt. Du hast deine Strafe abgesessen, du bereust. Also hast du wirklich richtig eine gute Chance für ein neues Leben und das sei dir sehr gegönnt. Ich danke dir, Domian. Also ich wollte übrigens auch sagen, ich habe deine Sendung jeden Tag verfolgt. Mhm. Im Knast, jeden Tag. Also ich habe fast keine Folge verpasst. Umso schöner. Deswegen freue ich mich auch, dass ich mal durchgekommen bin, jetzt nach einem Mal. Das und ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich danke dir für alles. Du bist wirklich ein sehr guter Mann. Vielen Dank. Du baust die Leute richtig auf und ja, das ist wirklich cool. So, jetzt freu du dich richtig. Ich wünsche eine tolle Reise, einen tollen Aufenthalt. Lass es dir gut gehen und melde dich nochmal bei uns. Vielen Dank, mach ich auf jeden Fall. Sehr gerne. Kenneth, alles gut, Gute. Dankeschön. Tschüss. Jo, danke. Ciao. 0800 220 5050. Jetzt beginne ich ein neues Leben. Das ist unser Thema. Wenn ihr auch davon betroffen seid, in welcher Facette, in welcher Richtung auch immer und mir davon erzählen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de. Bitte unbedingt eure Telefonnummer draufschreiben, damit wir schnell reagieren können, um euch dann zurückzurufen. Oder ruft einfach per Telefon an. Wenn es geht, per Festnetz, weil wir oft sehr schlechte Leitungen haben und dann ist es sehr anstrengend für mich und auch für die Zuhörer zuzuhören. Also wenn ihr einen Festnetzapparat habt, haben nicht mehr alle Leute oder die meisten schon gar nicht mehr, aber wenn, bitte dann über Festnetz. Hier ist Olaf. Olaf ist 44. Guten Morgen, Olaf. Morgen, Domian. Hallo Olaf, jetzt bin ich sehr gespannt, weswegen bei dir ein neues Leben beginnt. Der nächste für die USA. Ich habe den Green Card gewonnen. Ach. Und gehe nächstes Jahr, ich denke März, April, für immer in die USA. Muss aber mal erklären, für die Leute, die es vielleicht nicht so genau wissen. Erklär du, was Green Card bedeutet. Ja, Green Card ist eine legale Möglichkeit, ohne Hürden in die USA einzureisen und dort eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, was sonst nicht so einfach ist. Und man darf dann auch da bleiben? Man darf dort bleiben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das ist sozusagen, ja, wie soll ich sagen, so eine Art, so ein Freispiel, wie beim Flippern sagt mir Freispiel auf Endzahl. Also und insofern, da kann man, das ist eine Lotterie, das wird ausgelost. Ja. Und da kann man sich registrieren und ich habe jetzt eine. Und so. Ist diese Green Card dann dein Leben lang gültig? Nein, die ist nicht ein Leben lang gültig. Also wenn ich es richtig gelesen habe, dann habe ich jetzt 2 Jahre Zeit einzureisen. Ach so. Und ja, das tue ich jetzt auch. Also, und wenn du dann einreist und dann dort bist, dann ist das alles dann im grünen Bereich und kannst dann auch da bleiben, wenn du möchtest. Alles im grünen Bereich und dann muss ich halt sehen, wie ich da klarkomme. Nicht? Ja. Also der Plan ist schon für dich dann für immer da zu bleiben. Ja, absolut. Also ich kenne das Land sehr lange schon. Mhm. Ich habe auch in der Jugendzeit nach der Ausbildung mal dort gearbeitet. Mhm. Für ein Dreivierteljahr, allerdings für eine deutsche Firma. Also das war dann sozusagen die andere Möglichkeit, dort rüberzukommen, aber eben befristet. Mhm. Und bin regelmäßig dort, reise das Land gerne, bin auch länger dort. Also Reisen ist für mich auch mal 1-2 Monate. Mhm. Du kannst als Tourist bis 3 Monate dort bleiben. Und wollte dort immer leben, nicht? Ja, weil ich die Mentalität mag, weil ich das Land mag. Was bist du denn vom Beruf? Man kann ja nicht mit jedem Beruf dann da Fuß fassen. Was machst du? Nein, ich bin im Moment, arbeite ich im Lebensmittelbereich, habe dort eine führende Position. Mhm. Und würde, wenn ich jetzt darüber gehe, versuchen, in dem Bereich auch was zu machen. Ist gar keine Frage. Ja. Das ist aber nicht unbedingt Bedingung. Also ich habe schon vor 2 Jahren, das ist jetzt Zufall, mein Haus verkauft. Ich bin also finanziell so aufgestellt, dass ich auch die ersten 1-2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre, keine Ahnung, habe ich noch nicht gerechnet, das überleben kann. Ja, das ist natürlich sehr entspannt dann. Ja, ja, gut. Du kannst in Ruhe suchen und dich mal ein bisschen umgucken, was du möchtest. Sprichst du perfekt Englisch, dass du dich richtig einfügst dann? Doch, das kann ich. Ich habe auch schon woanders im Ausland gelebt, also jetzt nicht in den USA arbeitstechnisch. Und Sprache ist überhaupt kein Problem. Nochmal zu der Lotterie nochmal eine Frage. Ja. Wo findet diese Lotterie statt? Wie kann man daran mitwirken? Im Internet. Kannst du dich registrieren lassen, ach so. Gibt's ein Formular, musst du einiges über dich preisgeben, musst ein Passbild einreichen und dann kannst du dich registrieren und dann kannst du hoffen. Und wie viel werden da so pro Jahr ausgelost? Das weiß ich nicht, aber es sind wenige. Und man darf vor allen Dingen nicht vergessen, es ist weltweit. Du konkurrierst ja nicht nur mit Deutschen, sondern auch mit anderen. Wie viele Jahre versuchst du da schon, diese Green Card zu bekommen? 10? Elf Jahre. Wahnsinn. Ja, da muss das doch. Was war das für ein Gefühl, als du die Nachricht bekamst? Gar nicht so glücklich in dem Moment, weil in dem Moment, vorher konnte man natürlich immer locker drüber reden, nicht? So nach dem Motto, ja, das mache ich mal, ich habe mich registrieren lassen, ihr könnt mich alle mal. Jetzt wird's und ernst. So weiter. Genau. Ja. Und jetzt tickt die Uhr und ich bin jetzt auch mit meiner Arbeit schon sehr verwurzelt und auch das sozusagen jetzt ordentlich zu Ende zu bringen, aufzulösen, zu sagen, hey, ich mache das jetzt, ist schon was anderes. Ist ja auch ein großer Schritt, nicht nur die Arbeit aufzugeben, sondern auch im Freundeskreis, Familie, alles. Also Familie habe ich jetzt, direkte Familie habe ich jetzt keine, ich bin alleinstehend, das geht, aber auch sonst, klar. Was mit Eltern, leben die Eltern noch? Die leben noch, ja, aber die sehen das komischerweise, je älter wenn man wird, glaube ich, wird man immer gelassener, die sehen das sehr gelassen. Das wundert mich, dass sie das gelassen sehen, weil je älter man wird, desto mehr möchte man doch auch die Kinder um sich herum haben, wenn du dann tausende von Kilometern weg bist. Aber die sagen, ich kann gut aus ihrer Altersweisheit heraus, er macht das sowieso und wir halten das nicht auf und insofern freuen sich auch für mich. Also auch solo, das ist schon mal praktisch, dass du solo bist. Wenn du jetzt hier gebunden wärst in einer Beziehung, wäre es wahrscheinlich auch kompliziert. Ja. Ja. Wobei ich eins sagen muss, deswegen sage ich auch, die Euphorie ist da, aber mittlerweile kommt so ein bisschen so eine realistische Geschichte dabei, realistische Ebene durch. Ganz klar, was früher, wenn du eingereist bist in die USA, was heißt früher, also sonst, konntest du natürlich als Tourist, auch wenn du länger da gewesen, klar, du hast nicht normal gelebt, also fandst das alles witzig und cool. Amerika ist nicht witzig, wenn du kein Geld hast. Nein, also das muss man ganz klar sagen. Überhaupt nicht. Ein hartes Land, ein sauhartes Land. Ja, wie gesagt, wenn du es, wie man in diesem Song sagt, wenn du es dort nicht schaffst, oder wenn du es dort schaffst, schaffst du es überall, aber wenn du es dort nicht schaffst, kann es auch bitter werden. Und das ist so ein bisschen jetzt, wo ich merke, jetzt kommt ein bisschen Druck. Also positiver Druck, aber es ist Druck. Und wie ist denn das? Du bist 44, das ist natürlich ja, ein genau. tolles Alter, aber hier fängt es ja schon bald an, dass man sagt, mit 44 ist schwierig, einen neuen Job zu kriegen. Ist das in Amerika genauso schwierig? Grundsätzlich, wenn ich es kurz sagen darf, würde ich dir hier mittlerweile auch schon widersprechen, weil diese Generation 44, 68 ist ja jetzt schon positiv betroffen vom demografischen Wandel. Es kommt ja nicht mehr so viel Junge nach. Ja, stimmt. Ja, also insofern, so schlimm finde ich es jetzt hier in Deutschland nicht. Mhm. In Amerika ist das eigentlich egal. Das ist ja schön an Amerika. Da zählt ja nur, was du kannst, Leistung. Und was du machst. Genau. Genau. Ob du 74 oder 24 bist, wenn die Leistung genau. gut ist, nehmen sie dich. Ja, verstehe. Und auch eine sehr neidfreie Geschichte. Ja. Aber es fehlen halt soziale Sicherungssysteme. Natürlich. Da hast du keine Chance sozusagen. Und von daher mache ich mir darum keine Gedanken. Und das Einzige, was mir im Moment natürlich dazu einfällt, die wirtschaftliche Situation, das verkennen wir hier in Europa, insbesondere in Deutschland, ist in Amerika deutlich schlechter als hier. Denen geht es nicht gut. Die haben eine Wirtschaftskrise, eine starke, und die haben nicht auf mich gewartet. Nicht? Ja, also niemand in Amerika wartet auf so einen doofen Deutschen wie mich. Also das. Nun hast du das Land sehr, sehr viel bereist und kennst das Land vermutlich auch schon gut. Wohin willst du gehen? Wo möchtest du wohnen? Ja, das ist jetzt der nächste Punkt. Ich möchte am liebsten Richtung Süd starten. Traum ist Charleston. Und da geht's besonders schlecht gerade. Alabama, Tennessee, Charleston, Atlanta, das ist so das, die Gegend, wo ich es am schönsten finde, auch von den Leuten her. Man sagt in Amerika, so die Südstaatenleute sind sehr freundlich, sehr locker, sehr nett. Das habe ich auch immer so empfunden. Ist schon so ein bisschen südamerikanischer Einschlag, doch? Ja, ein bisschen multikultiger, entspannt, aber eben, es ist so eine entspannte Freundlichkeit. Und ich werde in Charleston anfangen. Das, weil Charleston gefällt mir als Stadt. Und da sozusagen fange ich an. Also da werde ich versuchen, Fuß zu fassen. Wann? Du hast gerade gesagt, nächstes Jahr? Dann März. Also ich denke März, April. Ja. Um den Dreh geht es. Wie aufregend. Ja. Dann, ich finde es total lässig. Ja, man muss dann ja auch wieder neu Freunde aufbauen. Das ist ja auch nicht so einfach. In Amerika schon. Also es ist zwar am Anfang sehr oberflächlich und du wirst wahrscheinlich 90% der Leute wieder vergessen, ich denke einfach, die Leute sind einfach offener, zugänglicher. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also vor Einsamkeit hast du keine Angst? Nein. Doch, nein. Aber es wird einsame Momente geben, aber das habe ich im Moment ja hier auch. Also und im Moment ist es auch noch spannend und neu. Ich finde das toll. Ich beneide immer Leute, die sowas mal gemacht haben oder machen, auch mal in ein anderes Land gehen oder vielleicht sogar gänzlich in ein anderes Land zu gehen. Ich habe es leider nie gemacht. Ich finde es toll und höre mir gerne mal solche Geschichten an oder im Fernsehen solche Dokumentationen über Leute, die das probiert haben. Olaf, ich wünsche dir viel, viel, viel, viel Glück, dass du es schaffst. Aber ich bin sicher, dass du es schaffen wirst und dass du eine gute Zeit und ein gutes Leben dann in Amerika haben wirst. Das finde ich sehr freundlich. Vielen Dank. Und das eine der wenigen Dinge, die ich dann vermissen werde, ist definitiv diese Sendung. Das wäre nett. Das ist sehr nett. Ja, du kannst uns ja im Internet mal ab und zu besuchen. Die Zeitverschiebung ist natürlich da. Aber natürlich. Umso besser. Nee. Toi, toi, toi, Olaf. Viel Erfolg und alles Gute. Danke, dir auch. Tschüss, Dankeschön, tschüss. 1:30 haben wir und 30 Sekunden. Und hier ist Thea. Thea ist 46. Guten Morgen, Thea. Morgen, Domian. Hallo, Thea. Wie geht's dir? Bitte? Wie geht es dir? Ach, ich bin ganz zufrieden. Vielen Dank. Ja, und selbst? Du siehst cool aus. Vielen Dank, obwohl ich heute etwas müde bin, aber egal. Nein, aber dein Hemd ist schick aus. Vielen Dank. Thea, der Neuanfang bei dir. Ja, nach 20 Ehejahren habe ich mich trennen lassen von meinem Ex-Mann. Der war ein bisschen gewalttätig. Und dann habe ich meinen Lebenspartner kennengelernt. Und habe ich spät erfahren, dass er Alkoholiker war. Wo ich das erfahren habe, da waren schon meine Gefühle für ihn da. Ich habe aber trotzdem die Beziehung angenommen. Und ich habe ein Ultimatum gestellt, entweder ich oder das Alkohol. Und zum Schluss hat er mir gesagt, Thea, tut mir leid, die Sucht ist stärker als der Wille. Dann habe ich gewusst, dass er dann also nicht davon wegkommen könnte. Ja, und jetzt seit 2010 ist er verstorben. 13.9. ist er verstorben, 2010. Ja. Und seitdem habe ich meinen Arbeitsplatz verloren. meine Wohnung verloren. Ich war 3 Monate obdachlos. Ach, das heißt mehr in Frauenheim. Also ich hatte Angst, auf der Straße zu schlafen. Dann war ich 3 Monate im Wohnheim, also Frauenheim. Frauenwohnheim, und, ja. Und hier in Gelsenkirchen. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar andere Frauen kennengelernt, die haben mich so ein bisschen aufgepäppelt. Und die Frau, die mich angenommen hat, Sozialreferat hieß das, dann sind wir zusammen zum Amt gegangen, Hartz IV gemeldet. Und jetzt habe ich Wohnung, jetzt habe ich eine Arbeit. Ah, jetzt geht's bergauf. Ich werde eine Umschulung machen. Ich verstehe. Da war eine schlimme Zeit in den letzten Jahren, liegt hinter dir. Die 2 Jahren. In den 2 Jahren, genau. Und jetzt Wohnung, Hartz IV, Job ist in eventuell in Aussicht. Ja, genau. Ist in Aussicht. Drei Wochen mache ich jetzt Praktikum im Altenheim und dann mache ich 4 Monate Umschulung als Betreuung. Assistentin in Altenheim. Verstehe. Und dann wärst du da, dann könntest du dann fest arbeiten in dem Altenheim. Ja, genau. Ist das auch so das, was du gerne möchtest, so dein Traumberuf? Ja, ich gehe gerne auf Menschen zu. Mhm. Ich wollte früher damals, wo ich die Schule fertig war, wollte ich mit den Kindern was anfangen, aber das hat ja nicht geklappt, weil ich Hauptschulabschluss hatte. Mhm. Dann habe ich Friseuren gelernt, dann kam ich wieder mit Kundschaft zu tun. Mhm. Also ich gehe gerne auf Menschen zu und ich bin immer hilfsbereit. Dann bist du da sehr gut aufgehoben. Wenn die älteren Leute werden froh und dankbar sein, dass sie dich dann haben. Ja. Bist du froh und glücklich im Moment? Im Moment nein, Domian. Ich habe, Auf und Ab Depressionen. Mhm. Manchmal schließe ich mich ein, da will ich keine Leute sehen, mit keinem reden, kein Telefon, gar nichts. Und manchmal bin ich so aufgebraust, dass ich immer in Kontakt bleiben will. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall festhalten und sagen, dass es definitiv bergauf geht. Ja. Ne? Und dass jetzt wirklich eine viel bessere Zeit vermutlich vor dir sein wird. Ich hoffe es, dass die Zukunft nicht so viel Schicksale bringt, wie das, wo die Vergangenheit war. Mhm. Das hast du gerade das so beschrieben mit dem Depressionen mal ganz tief und dann wieder auf. Bist du da in Behandlung bei jemandem? Nein, gar nicht, Domian. Deshalb habe ich dich angerufen. Ich wollte einen Tipp oder eine Hilfe von dir. Also ich würde so erstmal im ersten Moment würde ich dir das raten, dich in Behandlung zu begeben bei einem guten Psychiater. Das wird dir aber mein Psychologe gleich noch genau sagen, was er dir da empfiehlt. Denn das wäre wär ja wichtig, dass du da so seelisch, psychisch auch eine Balance hast, um dann auch in den neuen Job zu gehen und das Leben wirklich neu anzupacken. Ich stehe schon mit Elan, ne? Aber frag dich, wie lange. Genau. Also da kann so ein bisschen Hilfe ja nicht schaden. Ja, genau, Domian. Liebe Thea. Ja, bitte. Nee, sag du wolltest was sagen. Ja, ich gucke deine Sendung jeden Nacht. Mhm. Also natürlich, wenn ich einschlafe, dann höre ich dich nicht. Aber ich habe dich regelmäßig immer angehört. Ich finde deine Sendung super und du machst das ganz toll. Sehr nett von dir. Das freut mich, dass du sagst. Vielen Dank für das Kompliment. Und jetzt legst du bitte auf. Deshalb habe ich ja auch jetzt angerufen, damit ich dir das erklären kann. Genau. Und jetzt legst du auf und der Henning, das ist heute Nacht mein Psychologe, der ruft dich an und alles Weitere beredet ihr dann im Hintergrund. Ja, danke schön, Domian. Viel Glück jetzt für die neuen Schritte. Danke schön. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war die Thea zu unserem Thema Jetzt beginne ich ein neues Leben. Wer von euch auch in einer Phase ist oder in einem, vielleicht jetzt sich gerade so in diesen Wochen oder Monaten befindet, wo man sagt, ab jetzt gehe ich in eine andere Richtung, ruft gerne an 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Maria und Maria ist 67. Guten Morgen. Hallo, Domian. Ja, Maria, schön, dass du da bist. Ah, ich bin glücklich, endlich mal mit dir reden zu können. Prima, dass du da bist. Ja. Und dann zu diesem Thema, jetzt beginnt für mich ein neues Leben. Ich beginne ein neues Leben und zwar seit 09. Mhm. Das sind jetzt 2 Jahre und ich habe mich nach 30 Jahren Ehe aus einer Verbindung getrennt, auf beide seit dem Verlangen irgendwie. Nachdem ich krank wurde, hat mein Ehemann gesagt, Er wollte nur noch mit dem Hund alleine weiterleben und ich habe dann gesagt, okay, das ist in Ordnung. Und ich habe dann mit 66 Jahren versucht, ein neues Leben anzufangen. Ich bin aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Mhm. Möchtest du etwas fragen? Ja, genau. Ich wollte eben fragen, was für eine Erkrankung du hattest, auf die er dann gesagt hat, er will nicht mehr mit dir. Ich hatte jahrelang eine depressive Verstimmung und eine Hirnblutung. Oh. Ja, aber das war so, dass ich das auch wieder selber in den Griff gekriegt habe. Ja. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, nur ich habe gemerkt, dass er emotional nicht in der Lage war, mir in irgendeiner Form nur ein wenig zu helfen, obwohl ich das gemacht habe. Mhm. Und auch all die Jahre war ich berufstätig. Ja. In der AIDS-Beratung habe ich gearbeitet. Ja. Und wenn man dann nach 30 Jahren diesen Schritt wagt und im Alter von 66, das ist ja kein einfacher Schritt. Wie ist es dir gelungen? Heute bin ich stolz, das geschafft zu haben. Hab all die Jahre versucht, ihn in irgendeiner Weise umzustimmen, dass er auf seine Krankheit Acht gibt. Ist mir nicht gelungen. Dann habe ich mich getrennt, habe dann aber nach einem Jahr bei der Ehescheidung erfahren, dass er tödlich, im Koma lag und danach verstorben ist. Und ich habe all die Jahre versucht, mich seinem Diabetes zuzuwenden, habe ärztliche Gruppen aktiviert, wo ich mit ihm hingegangen bin. Er hat das war vor der Trennung dann aber. Das war alles vor der Trennung. Wie war das denn das dann? Hat nichts gebracht. Hm? Wie war das denn dann, als du dich getrennt hast? Eigener Haushalt, eigenes Leben, wie war das? Ich habe medizinisch gesehen, habe ich Fortschritte gemacht, die kann ich gar nicht dir in dieser kurzen Zeit jetzt benennen. Ist ja doll. Ich habe also in Köln habe ich versucht, neu Fuß zu fassen und mir ist das auch gelungen, wollte aber überhaupt gar keinen Mann mehr kennenlernen und nur einfach glücklich weiterleben. In Ruhe leben. Inzwischen war ich im Ruhestand, hatte einen sehr zufriedenen Beruf und habe anschließend auch noch diese Begegnungen gehabt. Und welche Begegnung? Mit diesen ehemaligen Kollegen von Streetworkern und das heißt, du hast dich verliebt? Ich habe in der AIDS-Beratung gearbeitet und habe dann anschließend hier in Köln alle möglichen Sachen gemacht. Unter anderem war ich im Sommer schwimmen und habe mich dann am Heiderbergsee bin ich schwimmen gegangen und habe dann jemanden kennengelernt und habe überhaupt nicht gewusst, dass der liebe Gott da mit im Spiel war und habe mich neu verliebt. Das ist ja verrückt. Beim Schwimmen im See im Sommer hast du dich neu verliebt. Ja, aber ich bin 67 Jahre. Ja, ist ja egal. Wie alt ist der Knabe? Genauso alt. Ja, ist doch wunderbar. Aber wer mich kennengelernt hat, hat immer gesagt, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwo mal an der Mosel oder irgendwo waren, die haben gesagt, sie haben aber eine junge Freundin. Also die haben immer gedacht, weil ich ja mein Leben lang so zurückhaltend und eigentlich so, nicht so offensiv gelebt habe. Die haben immer gemeint, ich werde 10 oder 15 Jahre jünger. Also das hat mich stolz gemacht. Du blühst richtig auf. Ja, ich blühe auf ohne Ende, aber auch gesundheitlich. Sensationell. Ja. Du bist jetzt richtig mit diesem Mann zusammen. Nicht zusammen wohnen. Nee, aber so eine feste Beziehung. Absolut zusammen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man nicht wohnt. Jeder hat seine Wohnung, kann man sich zurückziehen. Jeder hat seine Wohnung, aber der würde mich im Traum nicht mehr loslassen. Und genau das Gegenteil habe ich vorher 30 Jahre erfahren. Mensch Maria, das ist ja da kreischt sie wie ein junges Mädchen. Das ist ja total süß. Das ist doch ein großes Glück. Ja. Ich habe immer dich geguckt und habe immer gedacht, ich muss dir das irgendwann mal erzählen. Jetzt kam das Thema und ich habe angerufen. Ja. Das heißt, gesundheitlich geht's besser. Du erfährst gesundheitlich ist es so schön, ja. Und eine Liebe, so wie du sie noch nie erfahren hast. Kann man das sagen? Nee, habe ich noch nicht. Ja, stimmt. Mensch. Genau. alles ist wirklich so. Also ich möchte sagen, ich habe in diesem Alter, wenn mich jemand fragen würde, ich fühle mich 20 Jahre jünger mindestens. Und ich habe etwas erfahren, was ich noch nie hatte. Es ist alles wirklich in... Ja, es ist einfach toll. Es ist einfach toll. Mhm. Und so soll es auch noch viele, viele Jahre bleiben. Ja. Genieß es in vollen Zügen. Ja. Das ist ein großes Glück. Ich freue mich sehr für dich. Und du bestellst schöne Grüße an deinen Liebsten von mir. Ja. Und lass es euch gut gehen. Jürgen, ich wollte dir noch sagen, ich gucke deine Sendung immer, aber ich wollte dir noch sagen, ich möchte Mut machen für Leute, die älter sind und meinen, sie würden das nicht mehr schaffen. Mhm. Es ist ein völlig neues Lebensgefühl. Ja. Und vielleicht, ich fühle mich wohl, ich habe es geschafft. Also es ist einfach nur toll. Und vielleicht ein kleiner Tipp, so im Sommer kann jemand, der alleine ist, einfach an See baden gehen, mal sehen, was passiert. Genau. Liebe Maria, schön, dass du angerufen hast. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön und viel Erfolg weiter. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Tschüss. Unsere glückliche Maria war das. Und hier ist der Johannes. Und Johannes ist 32. Guten Morgen, Johannes. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Johannes. Dein neues Leben. Ich bin gespannt. Gezwungenermaßen neues Leben. Und zwar hatte ich im Oktober 2011 einen Autounfall mit meiner Mutter. Ja. Und meine Mutter ist neben mir gestorben. Mhm. Bei diesem Unfall. Und hast du den Unfall verursacht? Nein, nein, nein. Meine Mutter ist gefahren und ist jemand entgegengekommen. Es ist jemand entgegengekommen? Genau. Also deine Mutter war auch nicht schuld? Nein, auf gar keinen Fall. Ist es auf einer Landstraße passiert? Ja. Das heißt, ein anderer Fahrer ist auf eure Spur gekommen und ihr seid frontal zusammengestoßen? Genau, richtig. Und deine Mutter ist neben dir gestorben? Ja. Hast du das gesehen und mitbekommen? Ich habe das alles mitbekommen, ja. Das heißt, du warst nicht so sehr verletzt? Ich habe gesehen, dass er in Schleudern geriet und konnte noch... einen Bruchteil von einer Sekunde reagieren und habe mich überall festgehalten, abgestützt. Und dann hat es auch schon direkt geknallt. Hm. War deine Mutter sofort verstorben oder hat sie noch einige Zeit leiden müssen? Das kann man so nicht mehr genau sagen. Sie war halt überhaupt nicht mehr ansprechbar und hatte die Augen weit offen. Und das hast du gesehen? Das habe ich alles gesehen. Ich bin halt sofort aus dem Auto rausgesprungen. Das ging. Musste die Tür auftreten, ja. Bin dann zu ihr und sie war aber auch überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ja. Dann vergehen ja wahrscheinlich endlose Minuten, bis da mal irgendjemand kommt, oder? Ja, doch, das hat eigentlich, ja, ging es doch relativ schnell. Es waren so 12 Minuten. In diesen 12 Minuten, das finde ich lang, siehst du, du stehst neben dem Auto und siehst, dass deine Mutter mit aufgerissenen Augen da irgendwie sitzt oder liegt. Ja. Was hast du denn da gemacht? Ich habe sie angeschrien natürlich. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe den Puls kontrolliert. Und aber sie hat halt auf nichts reagiert. Und es kamen dann auch schon viele Helfer. Weil es war eine ziemlich große Landstraße, viel Verkehr. Und ja, die... Der Unfallverursacher, wie ist es dem ergangen? Der hatte schwere innere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber abgeholt. Der hat aber überlebt. Der hat überlebt. Das hast du gerade zu mir gesagt, ich habe zwangsläufig ein neues Leben anfangen müssen. Ja, das ist auch nicht alles gewesen. Eine Woche später hat mir meine Frau dann auch gebeichtet, dass sie doch einen anderen hat. Und wir haben uns dann getrennt. Wir haben 2 Kinder zusammen. Und jetzt am Freitag ist die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht. Wegen dieses Unfalls? Wegen den Kindern. Ach so, wegen der Kinder. Ich verstehe. Ich möchte, dass meine Kinder zu mir kommen. Und das heißt, seit diesem Unfall ist alles schrecklich, kann man sagen. Alles kompliziert und schrecklich. Richtig. Ja. Kann man sagen, dass vorher alles gut lief? schon. Mhm. Sicherlich, ja. Ich wundere mich gerade darüber, dass deine Frau dir schon 2 Wochen nach diesem grauenhaften Unfall... Eine Woche danach schon serviert, dass sie einen neuen Typ hat. Ja. Wie schlimm. Charakterlich. Boah. Schon. Ja. Boah, das ist ja... Du standst ja nach dieser einen Woche ja noch voll unter Schock. Meine Mutter war noch nicht beerdigt. Ja. Und dann sagt die dir sowas. Richtig. Wie lange warst du mit der zusammen? Die hat auch einige andere Dinge gesagt, die ich jetzt gar nicht so sagen möchte, was auch den Tod meiner Mutter anging. Und ja. Wir waren jetzt. Sag mal, was hat sie gesagt? 8 Jahre sind wir verheiratet gewesen. Was hat die gesagt über den Tod deiner Mutter? Es ging halt auch um die Kinder. Wir haben, ich kriege die Kinder nicht. Ich habe ein Umgangsrecht mittlerweile durch einen Beschluss wirklich. Und ich kann die Kinder, ich habe sie jetzt schon wieder 10 Wochen nicht gesehen, obwohl eine Regelung gibt. Mhm. Und ja, sie hat dann halt so Dinge gesagt wie, ach, das tut mir aber leid, dass dir deine Mama jetzt nicht mehr helfen kann, weil meine Mama hat vieles mitgekriegt und solche Sachen sind dann auch gefallen mal und ja. Jetzt steht der Prozess vor der Tür. Jetzt am Freitag, ja. Mhm. Bist du denn gut aufgestellt? Hast du einen guten Anwalt? Ja, schon. Mhm. Wie geht's dir denn? Sie hat sich halt auch einige Dinge geleistet, die man als wirklich verantwortungsvolle Mutter nicht tut. Also sie hat Dinge über unsere Tochter bestellt im Internet. Sie hat unsere Tochter älter gemacht, damit sie überhaupt Dinge bestellen konnte. Und wie alt sind deine Kinder? Fast 3 und 8. 3 und 8. Mhm. Ja. Es geht jetzt darum, dass du mit das Sorgerecht haben willst. Nein, das Sorgerecht haben wir gemeinsam. Sowieso. Es geht jetzt um die Regelung, wer welches Kind wann sieht. Das ist eigentlich geregelt. Es geht eigentlich mehr darum, dass ich die Kinder haben möchte. Ach, du möchtest beide Kinder ganz haben. Ach so, ich verstehe. Genau, richtig. Mhm. Das wird ein schwieriges Ding sein. Das ist immer schwierig durchzukriegen. Aufgrund dieser ganzen Sachen, die sie sich eben geleistet hat mit diesen Bestellungen und meine Tochter hatte ein Sparkonto, das wurde ihr gekündigt und es ist so viel rausgekommen. Würdest du das denn schaffen, die beiden Kinder zu erziehen? Definitiv. Also ich habe es die letzten 8 Jahre eigentlich mehr oder weniger alleine gemacht, auch neben meinem Job. Und das heißt, mit der Frau war da nicht viel los, auch in den letzten 8 Jahren, oder wie? Nee, gar nicht. Das heißt, das hat dich gar nicht so verwundert, dass die so brutal reagiert hat? Nicht wirklich mehr, nein. Wie würdest du jetzt im Moment zu deinem Gefühlszustand beschreiben? Ich war nach dem Unfall kurze Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung, weil ich einfach auch mit jemandem reden wollte über diese ganzen Sachen. Klar. Und ja, das wird mir jetzt auch so ausgelegt, als dass ich geisteskrank wäre und ich wäre nicht gut für die Kinder. Unfassbar, wegen solcher Kindergeschichten, was da Menschen für Sachen machen, ist unfassbar. Und es geht doch immer nur letztendlich um das Wohl der Kinder. Es sollte nur um das Wohl der Kinder gehen. Ja, und die ganzen Unfall und diese ganze Sache, da hatte ich einfach auch bis jetzt gar keine Zeit, so das wirklich zu verarbeiten, weil ich einfach nur an meine Kinder gedacht habe, von Tag 1 an. Und was machst du beruflich? Ich habe jetzt wieder angefangen. Ich habe durch den Unfall meinen Job verloren und war auch lange Zeit in der Reha. Und fange jetzt wieder an. Wenn du arbeiten würdest, wie würdest du das dann organisieren mit den Kindern? Das habe ich jetzt mit meinem neuen Arbeitgeber schon geregelt. Also es sieht eigentlich ganz gut aus, dass die Kinder wirklich zu mir kommen und ich bin da relativ flexibel. Ja, was arbeitest du? Was wirst du bald arbeiten? Ich bin im öffentlichen Dienst. Ach so, okay, da kann man ja vielleicht dann ein bisschen sich arrangieren und ja, richtig. Mein Johannes, dann wünsche ich dir aber wirklich für den Prozess alles Gute. Ja, vielen Dank. Und möchtest du noch ein Gespräch mit meinem Psychologen haben, wegen der ganzen Sachen von deiner Mutter? Ja, das wäre vielleicht ganz nett. Ja, fände ich auch ganz gut. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich an und ihr könnt reden. Okay, super. Ich drücke die Daumen und wünsche dir nach all dem vielen Unglück jetzt endlich mal Glück und Gutes. Ja, danke schön. Tschüss, mein Lieber. Danke, tschüss. Wir melden uns gleich, leg bitte auf. Ja. Und hier ist Selina, 23. Guten Morgen, Selina. Ja, hallo. Hallo, Selina. So, jetzt sind wir beide dran. Ja, genau. Jetzt beginne ich ein neues Leben, heißt das Thema. Richtig, genau. Und bei mir beginnt das neue Leben damit, also ich bin schwanger im 6. Monat. Mhm. Und ich habe mich soeben, also sagen wir heute Abend, von meinem Freund getrennt. Ach, du liebe Zeit. Ja, das, vom Vater. Mehrere Ereignisse, genau. Vom Vater des Kindes. Heute Abend getrennt, da musst du jetzt eigentlich ganz aufgewühlt sein. Ja, also ich glaube, es ist einfach, wir haben uns schon öfter mal getrennt. Aber jetzt gerade ist es halt, ich glaube, so richtig realisiert oder so richtig gefasst habe ich das noch nicht. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt über ein Jahr zusammen, knapp. Das ist noch nicht lange. Noch nicht so lange, genau. Das war jetzt honest nicht so geplant mit der Schwangerschaft. Ja. Ich habe mich halt direkt, als ich wusste, dafür entschieden. Und Warum hast du dich jetzt von ihm getrennt? Du bist im 6. Monat schwanger und da ist man ja wahrscheinlich vorsichtig mit trennen. Warum hast du dich getrennt? Ja, also es sind halt super viele Sachen schon passiert. Also angefangen hat es ganz am Anfang, wo halt immer Sachen waren, wo er sich mit anderen Frauen verabredet hat für diverse Sachen. Also ob es dann passiert ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es halt zu dieser Verabredung gekommen ist eben. Mhm. Per SMS, wo ich dann halt auch durchs Handy durchstöbern, was man eigentlich nicht macht, ich weiß, aber was ich dann gemacht habe, wo ich dann halt herausgefunden habe, dann waren es halt Sachen, wo er sich mit seiner Ex-Freundin getroffen hat, einen Heiratsantrag, dass er wollte, dass ich das Kind abtreibe und was nicht alles. Und es waren halt, Streits, die wir hatten, immer sehr ausgeartet. Moment, Heiratsantrag? Wer hat wem einen Heiratsantrag gemacht? Er seine Ex-Freundin? Er seine Ex-Freundin, ja. Während ihr das zusammen war genau, ja, das war da, wo ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin. Mhm. Und dann ist er halt abgehauen, weil er es nicht wollte. Achso, ist zur Ex und hat da einen Heiratsantrag gemacht. Genau, richtig. Also ein bisschen konfus, der junge Mann. Ja. Wie alt ist er? 26 ist er. Ja. Das heißt, er will auch gar nicht das Kind eigentlich. Nein, also man merkt das auch so, er hat sich zwar damit abgefunden, glaube ich, aber so richtig realisieren und interessieren tut er sich auch nicht dafür, das hat er mir auch gesagt. Mhm. Das ist natürlich dann noch irgendwie ein Schlag ins Gesicht, weil ich freue mich natürlich. Mhm. Also ich würde sagen, ich liebe das Kind jetzt schon mehr als alles andere. Mhm. Und ich freue mich natürlich. Und ja, wenn man dann jemanden hat, der, wo man denkt, der freut sich eigentlich auch mit einem und der halt so gar kein Interesse daran hat irgendwie, ist das auch schon irgendwie dann ziemlich, ziemlicher Brocken. Das ist allerdings ein Brocken und ist auch sehr traurig. Auf jeden Fall. Und ja, ich bin halt ein bisschen, was ich jetzt machen soll, ist so die Frage auch, weil ich weiß nicht, ob das alles richtig ist und ja, ich bin auch Angstpatientin, also ich habe eine Angststörung und das kommt halt jetzt durch die Übelkeit in der Schwangerschaft, also ich habe Angst vorm Erbrechen und durch die Übelkeit der Schwangerschaft, die habe ich jetzt auch schon seit 6 Monaten. Wie hat der eigentlich gerade reagiert, als du dann, du hast gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt will ich nicht mehr. Ja, genau. Und ich habe nicht diskutiert mit ihm. Du hast nicht diskutiert? Nein. Nee. Also er hat gesagt, das ist noch nicht so schlimm und wir könnten uns alle zu dritt mal treffen. Sie versteht das ja auch nicht, warum ich denn so reagiere. Ach so, die Ex. Das heißt, er ist mit seiner Ex jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen zusammen oder wie verstehe ich das? Nee, also die hat mal bei denen gewohnt ganz früher. Weil da war auch ganz viel Heckmeck, keine Ahnung. Als sie noch ganz jung waren, die waren zusammen, als er 15 war, da waren die 3 Jahre, glaube ich, zusammen. Mhm. Und sie hat halt ein sehr starkes Verhältnis zu seiner Mutter noch. Mhm. Und das war auch alles für mich nie ein Problem. Aber natürlich dann, nachdem er ihren Heiratsantrag gemacht hat, und sie hat mich halt auch sehr doll beleidigt. Also ist er denn jetzt gerade traurig oder wütend weggegangen? Nicht, dass ich das jetzt sage. Also ich glaube, der glaubt nicht, dass ich das ernst meine. Ach so, oder also entweder denkt er, du meinst es nicht ernst, oder hast du den Eindruck? Ja, ich glaube schon. Oder denkst du, er denkt, oh ja, dann ist es auch egal, dann ist es vorbei. Nee, ich denke, der denkt sich eher so, ja, ach, die ändert ihre Meinung eh morgen wieder. Ach so. Ich glaube eher so, er wollte mir noch einen Kuss geben, einen Gute-Nacht-Kuss, und ich habe dann halt gesagt, ich möchte das nicht. Mhm. Also ich habe auch sehr abweisend reagiert eben, so, wir haben jetzt noch nicht so viele Sachen hier in der Wohnung, eben einen Fernseher und einen Raum, der möbliert ist mittlerweile. Wir sind ja erst seit Samstag hier drin. Ach, ihr seid erst seit Samstag in der gemeinsamen Wohnung? Ja. Wir hatten schon eine gemeinsame Wohnung. Nur die war so groß und wir hatten da Schwierigkeiten mit den Vermietern und wir sind jetzt Samstag hier eingezogen. Mann. Ja, also ich finde auch, dass du das jetzt, bevor das Kind kommt, klären solltest, was du willst. Ja, ich denke das auch. Also ich denke halt in erster Linie jetzt so an das Kind, weil ich mir denke, wenn ich mich jetzt ständig aufrege und wir ständig streiten und das ist auch nicht gut. Sagen wir mal so, das muss ich mit Vorsicht jetzt sagen. Die wenigen Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, finde ich klingen nicht vorteilhaft für diesen jungen Mann. Und klingen nicht vorteilhaft für eure Beziehung. Da wäre ich auch sehr vorsichtig und sehr skeptisch und würde dann vielleicht auch eher den radikalen Schritt machen und sagen, nein, dann geht das eben nicht. Was empfindest du denn eigentlich noch für den? Ja, momentan nicht viel. Also sonst, klar, das hat ja einen Grund, warum ich so lange da bin und ich mache auch vieles falsch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier die goldene Reiterin bin irgendwie, aber im Moment halt nicht viel. Also im Moment, ich bin enttäuscht und ich finde es halt schlimm, dass er es schon wieder gemacht hat. Ja, und dass er nicht zu dir steht, wenn du schwanger bist. Mensch, das ist doch das allererste und wichtigste überhaupt. Mhm. Wenn er jetzt schon Vater wird und dazu beigetragen hat, dass er Vater wird, dann muss er sich auch kümmern. Ja, eben. Und ich habe meine Katzen und alles für ihn abgegeben und das ist auch nicht lange her. Die hast du für ihn abgegeben, weil er Allergiker ist, oder was? Nee, weil er das alles nicht wollte, mit dem Kind und hier und da. Und Allergiker ist er auch. Aber Mensch, Selina, also ich wäre da auch gebremst und gehe da sehr tief in dich und komm dann auch zu einer Entscheidung und zieh die dann aber auch wirklich konsequent durch, sonst bringt es nichts. Mhm. Ich möchte aber auch, du merkst, die Sendung ist gleich vorbei. Und du hast gerade mit der Angststörung gesagt, da ist ja auch noch vieles andere da ein bisschen im Busch bei dir. Wir rufen dich jetzt nochmal an und dann kannst du in Ruhe mit meinem Psychologen nochmal sprechen. Alles klar, danke. Liebe Selina, viel Glück wünsche ich dir und alles Gute und wir melden uns gleich. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Morgen sind wir nicht da, wegen der 1Live Krone. Morgen gibt es keine Sendung, weder im Radio bei 1Live noch im WDR Fernsehen. Aber wir sind wieder da übermorgen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, dann mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch natürlich immer gerne anmelden, schon unter domian@wdr.de oder am Freitag dann auch ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis übermorgen. Tschüss.